Erster, das Wort des Herrn kam erneut zu mir und er gab mir eine Botschaft. Zweiter, er sagte, Menschensohn, zeige den Bewohnern von Jerusalem deutlich, wie abscheulich ihr Verhalten in meinen Augen ist. Dritter, sag ihnen, so spricht Gott, der Herr, zu Jerusalem, deine Herkunft liegt im Land der Kanaaniter. Denn dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Vierter, als du geboren wurdest, kümmerte sich niemand um dich, denn deine Nabelschnur wurde nicht abgeschnitten und man wusch dich nicht mit Wasser. Fünfter, niemand hatte Mitleid mit dir oder half dir, sondern man warf dich auf das offene Feld, weil dein Leben am Tag deiner Geburt nichts wert war. Sechster, dann kam ich an dir vorbei und sah dich hilflos in deinem Blut liegen, woraufhin ich zu dir sagte, dass du am Leben bleiben sollst. Siebter, ich ließ dich wachsen wie die Pflanzen auf dem Feld, bis du groß und sehr schön wurdest, obwohl du damals noch nackt und ungeschützt warst. Achter, als ich später wieder an dir vorbeikam, sah ich, dass du bereit für die Liebe warst, weshalb ich dich schützte und einen Bund mit dir schloss. Neunter, ich badete dich gründlich mit Wasser, um das Blut von deiner Haut abzuwaschen, und salbte dich anschließend mit wertvollem Öl. Zehnter, ich gab dir Kleidung aus bunten Stoffen und feinem Leder, wobei ich dich zusätzlich mit kostbarer Seide und Leinen umhüllte. Elfter, ich schmückte dich mit wertvollem Schmuck, indem ich dir Armbänder anlegte und eine Kette um deinen Hals hängte. Zwölfter, zusätzlich gab ich dir einen Nasenring, Ohrringe und setzte dir eine prächtige Krone auf dein Haupt, damit du wie eine Königin aussahst. 13. So warst du mit Gold und Silber geschmückt, während du feinste Speisen wie Honig und Öl gegessen hast, bis du schließlich zu großer Macht gelangtest. 14. Dein Ruhm verbreitete sich unter den Völkern wegen deiner Schönheit, da ich dich mit meiner eigenen Pracht vollkommen gemacht hatte. 15. Aber du hast dich auf deine Schönheit verlassen und wurdest untreu, indem du dich jedem anbotest, der an dir vorbeikam. 16. Du nahmst deine schönen Kleider, um bunte Altäre zu bauen, auf denen du deine Untreue gegenüber anderen Göttern offen zeigtest. 17. Du hast sogar den Schmuck aus meinem Gold und Silber genommen, um daraus Götzenbilder zu machen, mit denen du mich betrogen hast. 18. Du hast deine bunten Gewänder benutzt, um diese Bilder zu bekleiden, und hast ihnen mein Öl sowie meinen Weihrauch geopfert. 19. Sogar das Brot, das Feinmehl und den Honig, die ich dir zur Nahrung gab, hast du diesen Götzen als Opfer dargebracht. 20. Du hast sogar deine Söhne und Töchter, die du mir geboren hattest, genommen und sie diesen Götzen geopfert, als wäre deine Untreue nicht schon genug. 21. Du hast meine Kinder getötet, indem du sie im Feuer verbrannt hast, um sie deinen Götzen zu geben. 22. Bei all deinen abscheulichen Taten hast du nicht an deine Jugend gedacht, als du nackt und hilflos in deinem Blut lagst. 23. Nach all deiner Bosheit, wehe dir, sagt Gott der Herr, hast du noch mehr Unrecht getan. 24. Du hast dir an jedem öffentlichen Platz Gebäude für deine fremden Götter errichtet, um sie dort anzubeten. 25. An jeder Straßenecke hast du deine Schönheit missbraucht, indem du dich jedem Fremden anbotest und deine Untreue immer weiter triebst. 26. Du hast dich mit den Ägyptern eingelassen, die deine Nachbarn sind, nur um mich mit deinem Verhalten zu erzürnen. 27. Deshalb habe ich meine Hand gegen dich erhoben, deinen Besitz verringert und dich dem Hass der Philister überlassen, die sich über dein Verhalten schämten. 28. Danach hast du dich mit den Assyrern eingelassen, weil du nie genug bekommen konntest, aber auch sie konnten dich nicht zufriedenstellen. 29. Du hast deine Untreue bis in das Land der Chaldäer getrieben, doch selbst danach warst du immer noch nicht zufrieden. 30. Wie schwach war dein Herz, sagt Gott der Herr, dass du all diese Dinge wie eine gewöhnliche Prostituierte getan hast. 31. Du hast an jeder Straßenecke deine Altäre gebaut, aber du warst schlimmer als eine Hure, weil du für deine Taten kein Geld verlangt hast. 32. Du bist wie eine Ehefrau, die ihren Mann betrügt und stattdessen fremde Männer in ihr Haus aufnimmt. 33. Normalerweise gibt man einer Prostituierten Geld, aber du hast deinen Liebhabern Geschenke gemacht, damit sie von überall her zu dir kommen. 34. Bei dir war alles umgekehrt, denn niemand hat dich gezwungen, sondern du hast andere bezahlt, damit sie mit dir sündigen. 35. Darum, du untreue Stadt, höre jetzt genau auf das Wort, das der Herr zu dir spricht. 36. Gott der Herr sagt, weil du deine Scham vor deinen Liebhabern und Götzen entblößt und das Blut deiner Kinder vergossen hast, wird Folgendes geschehen. 37. Ich werde alle deine Liebhaber zusammenrufen, sowohl die, die du geliebt hast, als auch die, die du gehasst hast, damit sie deine Schande sehen. 38. Ich werde dich so bestrafen, wie man Frauen bestraft, die die Ehe brechen oder Blut vergießen, denn mein Zorn über dich ist groß. 39. Ich werde dich in ihre Gewalt geben, damit sie deine Gebäude zerstören, dir deine Kleider wegnehmen und dich nackt zurücklassen. 40. Sie werden eine Menge gegen dich zusammenbringen, die dich steinigen und mit ihren Schwertern in Stücke hauen wird. 41. Sie werden deine Häuser verbrennen und dich vor den Augen vieler Frauen bestrafen, damit deine Untreue endlich ein Ende hat. 42. Erst wenn ich meinen ganzen Zorn an dir ausgelassen habe, werde ich wieder ruhig werden und nicht mehr böse auf dich sein. 43. Weil du nicht an deine Jugend gedacht und mich erzürnt hast, werde ich dich nun für dein Verhalten zur Verantwortung ziehen. 44. Jeder, der gerne Sprichwörter benutzt, wird über dich sagen, wie die Mutter, so ist auch die Tochter. 45. Du bist genau wie deine Mutter, die ihren Mann und ihre Kinder verlassen hat, und wie deine Schwestern, die dasselbe taten. 46. Deine ältere Schwester ist Samaria im Norden und deine jüngere Schwester ist Sodom, die mit ihren Töchtern im Süden wohnt. 47. Du bist nicht nur ihren schlechten Wegen gefolgt, sondern hast in kurzer Zeit noch viel schlimmere Dinge getan als sie. 48. So wahr ich lebe, sagt Gott der Herr, deine Schwester Sodom hat mit ihren Töchtern niemals so schlimm gehandelt wie du. 49. Die Schuld deiner Schwester Sodom war ihr Stolz, denn sie hatten genug zu essen und lebten in Sicherheit, aber sie halfen den Armen nicht. 50. Sie wurden hochmütig und taten Dinge, die ich hasse, weshalb ich sie schließlich weggefegt habe, als ich ihr Verhalten sah. 51. Samaria hat nicht einmal die Hälfte deiner Sünden begangen. Denn durch deine vielen abscheulichen Taten lässt du deine Schwestern fast unschuldig erscheinen. 52. Trage nun deine Schande, denn durch deine schweren Sünden hast du bewirkt, dass deine Schwestern im Vergleich zu dir gerecht aussehen. 53. Ich werde ihr Schicksal wenden. Sowohl das von Sodom als auch das von Samaria, und auch dein Schicksal werde ich inmitten von ihnen wenden. 54. Du sollst deine Schande tragen und dich für alles schämen, was du getan hast, auch wenn es für deine Schwestern ein Trost ist. 55. Deine Schwestern Sodom und Samaria werden wieder in ihren früheren Zustand zurückkehren, und auch du wirst mit deinen Töchtern wiederhergestellt werden. 56. Früher wolltest du den Namen deiner Schwester Sodom nicht einmal aussprechen, weil du so stolz auf dich selbst warst. 57. Das war, bevor deine eigene Bosheit offenbar wurde und bevor die Töchter von Edom und die Philister dich verspotteten. 58. Nun musst du die Folgen für deine Unzucht und deine abscheulichen Taten tragen, sagt der Herr. 59. Denn so spricht Gott der Herr, ich werde dich so behandeln, wie du mich behandelt hast, als du den Eid missachtet und den Bund gebrochen hast. 60. Trotzdem werde ich an den Bund denken, den ich in deiner Jugend mit dir geschlossen habe, und ich werde einen ewigen Bund mit dir eingehen. 61. Dann wirst du dich an dein Verhalten erinnern und dich schämen, wenn ich dir deine Schwestern als Töchter gebe, obwohl das nicht Teil des alten Bundes war. 62. Ich werde meinen Bund mit dir festigen, damit du erkennst, dass ich der Herr bin. 63. Du wirst dich an alles erinnern und vor Scham schweigen, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, sagt Gott der Herr.